jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr kommt im Bermuda-Funk und Bogo Radio die wöchentliche Dosis Anarchie und Bierfang. Kulo! Je veux, je veux, je veux des caps et je compte mon fric. Quand j'ai du fric, j'achète des claps. Quand j'ai des claps, je dépense mon fric. J'pèse sa mère contre du fric. Et après, j'me fume une bonne clope. T'as même pas tout servi pour arrêter de fumer des clopes. J'achète des putains de clopes avec mon putain de fric. Du fric et des clopes. Du fric et des clopes. Du fric et des clopes. Du fric et des clopes. Ja, das waren wieder hier Show La Mouk, eine Band aus Frankreich, ich glaube sogar aus Paris. Und hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 11.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und neben mir sitzt der wunderbare, gut aussehende Kalle Mallorca. Von der Band Ernte 23, wollte ich gerade sagen. Ernte 77. Ganz recht. Da dürfen keine Verwechslungen auftreten. Nee, gar nicht. Nee, gibt's die Marke überhaupt noch? Gibt's die Zigarettenmarke überhaupt noch? Ja, die gibt's doch. Die sind immer irgendwo in der Ecke bei den Automaten noch. Stehen die drauf. Aber wahrscheinlich auch nur. Im Rothändle und so. Aber wahrscheinlich nur auf der rechtsrheinischen Seite von Köln. Weiß ich nicht. Das sind doch die Findeltallosen, ne? Ja? Glaub die schon. Die sind Findelos? Ja, das ist so wie Rothändle und Reval und so, die ganzen Opa-Marken. Ja. Die 23 noch erlebt haben wahrscheinlich. Ja. Die rauchen das. 1923. Ja, Ernte 77, ihr seid ja groß eingestiegen in die Weltöffentlichkeit mit eurem Video. Kann man wohl sagen. Ja. Ein Video, da geht's, wird das Thema Feuerwehr neu aufgetischt. Ja. Das Feindbild Feuerwehr. Ja. Und ihr seid da richtig ins, wie sagt man, Shitstorm reingekommen. Das hält sich noch in Grenzen von 1945, aber es kann ja noch werden. Wir haben das Video auch als eine Art Intelligenztest konzipiert für YouTube-Benutzer. Was willst du dann Intelligenztest machen? Ja, wer den nicht besteht, der postet dann so Kommentare, wie sie da stehen. Ich habe gedacht, das Intelligenztest ist überhaupt, dass man YouTube findet. Das ist schon intelligent. Genug. Naja, also. Einen Play-Button findet und sowas. Wie man sieht, kann jeder irgendwie Feuerwehr eintippen und hofft dann auf ein tolles Video vom Schützenumzug von der letzten Feuerwehrparty mit großer Löschwagenschau und so. Aber gibt's halt auch ein paar Idioten, die Lieder gegen die Feuerwehr machen. Da muss man sich natürlich auch artikulieren dagegen. Ja, warum? Was habt ihr denn gegen die Feuerwehr? Die sind doch eigentlich ganz gut. Also, wenn es brennt, sind sie da und. Haben hübsche Uniformen, rutschen immer an so einer Stange runter und so und. Ja, das ist ein Lied, das ist ein bisschen von unserer Deutschpunk-Vergangenheit beeinflusst. Also es gibt ja so viele Lieder gegen die Polizei und von wegen Polizei, die schützten ja die Faschisten auf der Demo, deswegen muss man gegen die Bullen sein und haben wir uns gedacht, die Feuerwehr löscht ja auch von Nazis die Häuser, also warum nicht auch mal die Feuerwehr als faschistische Staatsgewalt anprangern? Und was ist mit Sanitäter? Sanitäter, ja, das ist noch in Arbeit. Ach, es wird noch. Ja, weil es gab ja, also wenn ich an Feuerwehr denke, da gibt es ja dieses schöne Video, also wo die, ich glaube, das war auch Paris, wo die französische Feuerwehr gegen die Polizei gekämpft hat. Ja. Und die haben sie dann total mit Sprühschaum eingesprüht. Es kommt davon, wenn man Sozis an die Macht lässt, oder? Ja, wir hören mal rein in das Lied Scheiß Feuerwehr von eurem ersten Demo. Ganz richtig. Jetzt müssen wir jetzt hier nochmal aufklären, ne? Also es kann ja nicht sein, wenn ich es nicht kapiere, ne? Also dass die Hörerinnen und Hörer von Pogo Radio, die können ja nicht intelligenter sein als ich. Also wissen die das auch nicht. Jetzt erklär doch mal das mit dem Alarm in dem Mittelteil des Liedes. Ja, das ist so ein Internetphänomen-Video. Also das ist so ungefähr wie dieser Ausschnitt, warum liegt hier überhaupt Stroh rum, basiert das auf irgendeinem Porno-Ausschnitt, den jemand mal bei YouTube hochgeladen hat. Da ist, da haben die einfach so eine Feuerwehrzentrale als Szenerie für einen Pornofilm genommen und die eine hängt da am Spind rum und sucht da was und der Feuerwehrmann kommt. Also es ist vermutlich kein Feuerwehrmann, vermute ich mal. Es sind nur geschickt verkleidete Pornodarsteller. Ah, die spielen aber Feuerwehrleute. Ja, die spielen das auch ziemlich gut, aber ja. Der Typ beschuldigt sie dann des versuchten Diebstahls und zitiert sie zu seinen Kollegen und ruft dann die Worte Alarm, Alarm. Und daraufhin kommen noch mehr in Feuerwehrklamotten gesteckte Pornodarsteller vermutlich, ja. Schleppen so eine Art Sprungtuch an und die Dame muss sich dann da drauflegen und dann endet auch der Ausschnitt. Also den ganzen Film habe ich noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber, Aber das allein war schon gut genug. Das zeigt auch, wie die Feuerwehr heutzutage hierzulande agiert, haben wir uns gedacht. Deswegen müssen wir das reinnehmen. Eine typische Szene der Feuerwache. Hey, du wolltest wohl klauen. Ja, ja. Ja, also, ja, okay. Kann man mal so stehen lassen. Ne? Also ich meine, die Feuerwehrleute kommen eh viel zu gut weg, ne? Die werden ja immer so hochgelobt und so und alles ist toll und so, ne? Ja. Aber es gibt ja auch schwarze Schafe, ne? Gibt ja auch viele, oder nicht viele, aber es gibt immer wieder so Fälle, wo die dann selber irgendwelche Heuschober anzünden, um dass sie mal was haben zum Löschen. Ja, ja, ist denen so langweilig. Ja, es gibt's. Es gibt's. Na, kommt immer wieder mal vor, besonders bei der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Land, ja, dass da immer einer irgendwie dabei ist und denkt, hey, scheiße, jetzt bin ich schon so 2 Jahren bei der Feuerwehr und wir üben jedes Wochenende. Na, und noch nie hat was gebrannt. Ja, aber vielleicht wird dann der Bauer Ewald so ein paar Mark rüberrücken und sagen, ah, ein bisschen Versicherungsbetrug, das kann nicht schaden, warme Sanierung. Vielleicht, vielleicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Sachen gibt's. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Zum Beispiel die Band Kruahilla, eine Band aus Berlin. Die haben ein Lied zugeschickt, das heißt Kippenmann. Die haben auch irgendwie eine Platte herausgebracht, die heißt Hetero-Aufstand in Homotown. Ja, das quält ja wieder, ne? Das ist deine Art von Humor, habe ich mir gedacht. Deshalb läuft jetzt das Lied, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, Kippenmann, damit ist Helmut Schmidt gegrüßt, der ja dieses Jahr wieder Hamburg vor der großen Sturmwasserflut gerettet hat. Ging ja nochmal glimpflich ab. Ja, hatte er seine Hände mit im Spiel, glaube ich. Seine Raucherfinger im Spiel gehabt. Ja. Hat alles weggedampft. Es ist inzwischen, habe ich gehört, Mentholzigaretten sind ja verboten inzwischen, ne? Also nicht mehr auf dem Markt. Ja. Gibt es immer. Genauso wie Erdbeer-Zigaretten sind auch irgendwie verboten worden. Also ich weiß nicht, ob sie verboten worden sind, aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr erhältlich. Und das weiß ja jedes Kind, dass Helmut Schmidt halt Mentholzigaretten raucht, weil die ja so gesund sind für die Lunge und so. Ja. Und ja, das ist so eine, diese kühlende Wirkung, da kannst du den Rauch länger auf der Lunge lassen. Ja. Und die, es beruhigt halt die Lungenhärchen des, wie heißt es, Ethanol, ätherischen Öle. Menthol. Diese Mischung aus ätherischen Öle und Teer und Nikotin, das ist so wie so ein Gleitfilm, der sich dann so auf die Lungenhärchen legt und das Ganze schön auskühlt und ausgleitet. Das ist ein Heilmittel, ja. Das ist ein Heilmittel, ja. Haben schon früher die alten Indianer, ne, haben das schon Genau, in der Friedenspfeife, ja. Schön Menthol rein, genau. Und Teer. Genau, so, die haben so Wickbonbons genommen und haben die so zerstoßen mit dem Mörser. Ach so. Und dann im Tabak gekrümmelt und dann so, das war ja die ersten Joints eigentlich. Ja, haben sie sich so gebaut. Die waren ja, das mit dem Haschisch, das kam ja erst später. Durch die Hippies. Ja, stimmt. Hm. Ich habe gelesen, dass Helmut Schmidt sich dafür tonnenweise Mentholzigaretten gebunkert hat. So wie andere Leute sich noch Glühbirnen gebunkert haben, ja. Hat Helmut Schmidt, glaube ich, einen ganzen Abstellraum mit Mentholzigaretten. Ja, wahrscheinlich. Wenn die letzte Mentholzigarette geraucht ist, dann werdet ihr merken, dass Helmut Schmidt nicht mehr am Leben ist. Wenn man ihn fragt, dann sagt er bestimmt, das ist Tagespolitik, da mische ich mich nicht ein. Das sagt er immer, wenn er mal Maischberger oder so in der Talkshow sitzt oder beim Beckmann, das ist Tagespolitik. Ja, bei der Maischberger, die hockt ja gern bei ihm auf dem Schoß, ne? Ja. Ja, seit die Loki tot ist. Mit einigen kann er gut. Ja. Ja, eine Band aus Hamburg. Na, die jetzt wahrscheinlich, vielleicht hat sie ja das, die Sturmwasserflut überlebt. Ja, super Bandname auf jeden Fall. Bijou Igitt. Mit dem Lied Kopfprovinz. Na, das sind ja die Hamburger, sind ja bekannt für so Sachen. Ne? Das ist ja, da kommt ja die Intelligenz eigentlich her, ne? So, im Punkrock. Ja, absolut. Ja. Kommt nur schlaue Bands her. Nur super schlaue Bands. Ja, Slime und so. Ja. Okay, Slime sind jetzt ein Ausreißer, aber. Der Rest eigentlich vom Schützenfest, ne? Alles, was Jens Rachhut gegründet hat. Genau, zum Beispiel. Die haben ja alle irgendwie einen IQ mit einem Löffel, einem ganz großen Löffel gefressen. Hamburger Schule. Ja. Und Bijou Igitt, ich weiß nicht, ob die intelligent sind. Auf jeden Fall mit dem Lied, das Kopfprovinz heißt, wird man wahrscheinlich im Saarland auf jeden Fall mal Abitur kriegen. Ja, das war nicht Turbestadt oder sowas, das war ein Bijou Igitt. Man hört Hamburg förmlich heraus. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist es ist halt wie so eine ansteckende Krankheit, ne? Die sich dann so durch die Proberäume wahrscheinlich so durchmändelt. Ja, ist auch nichts gegen einzuwenden. Ja, wie sieht es eigentlich aus? Ne? Man sagt ja auch immer so, das ist eine Kölner Band, die klingen ja alle so wie, wie der Klaus Lühr oder was, ne? Ja. Aber da hast du mir keine Probleme, weil du von der falschen Rheinseite kommst. Ja, ich bin ja ein Immi, ich bin ja zugezogen. Ey, das sind ja alle. Sonst wäre die Stadt nicht so groß. Ja. Ja. Ich bin ja aus dem Ruhrgebiet eigentlich und der Rest kommt aus dem Bergischen Land oder aus Westfalen. Ja. Einer kommt aus Recklinghausen. Ist das nicht auch Ruhrgebiet? Das ist auch Ruhrgebiet, ja. Aber ja, doch. Ja. Mehr als Hagen wahrscheinlich, wo ich herkomme. Randgebiet zum Sauerland. Aber ist doch alles Ruhrgebiet, wo irgendwo so ein Förderturm steht, oder? Ja, überall, wo die Schornsteine qualmen. Ja, wo die Kinder in 70ern Pseudogruppe bekommen haben. Ja, wenn dir das was sagt. Erklär mal kurz für die zuhören und das nicht da so. Da war halt die Luft so schlecht, ne, so durch irgendwelche Kohlenmonoxid und was ich für Schadstoffe durch diese Eisenhütten, Verhüttung des Eisens, dass die Kinder halt, weil die so klein sind und die Luft, die schwere Luft nach unten gesunken ist, dann waren die halt sozusagen die den ganzen Scheiß eingeatmet haben, wie so ein Staubsauger. Und ja, die haben dann halt Lungenprobleme gekriegt. Und es war halt Pseudo-Krupp. Krupp ist ja also Krupp-Stahlwerk oder ja, also ich weiß nicht, oder auf jeden Fall, ich bin jetzt kein Arzt, aber auf jeden Fall war das halt damals so ein Problem. Zu meiner Zeit. Zu deiner Zeit. Zu meiner Zeit, ja. Ja, es gab auch Probleme in den Arbeitersiedlungen, wenn die Kinder nicht genug Licht bekommen haben. Konnten sie kein Dings, Vitamin B, irgendwas, glaube ich, bilden. Weil das von dem Körper selbst durch Licht gebildet wird. Durch Lichtnahrung. nicht durch Lichtnahrung, sondern durch die Haut wird das aufgenommen. Und das kann, glaube ich, Cholesterin oder sowas ähnliches umwandeln. Ja, deshalb sind Vitamin. Ja, die ganzen Gruftis alle so weiß. Weil die sich immer so schwarz kleiden. Da kommt kein Licht an die Haut. Ja, und dann sind bestimmt auch anfällig die für nicht Zähne aus und alles. Ja, ja. Oder, nee, Lichtnahrung ist eher was für Hippies, oder? Nee. Nee, weil Lichtnahrung, das sind so Leute mit weißen, wallenden Gewändern. Und wenn du Hippie bist, dann hast du keine weiße, wallende Gewänder, weil die musst du bei 90 Grad waschen und mit irgendwie mit weißer Riese. Und wenn du das halt nicht machst, dann hast du keine weiße, wallende Gewänder, sondern beige, wallende Gewänder. Ja, aber Rainer Langhans, für den wäre das doch was bestimmt hier, Kommune Dingskirchen. Der hat auch keine weißen wallenden Gewänder angehabt, sondern beige wallende Gewänder. Ja, das hat er mit seinen Haaren wieder wettgemacht. Da hat er das alles aufgesaugt. Genau. Deshalb sind die so gekräuselt, weil er mehr Aufnahme. Ja. Ja. Der ist aber übrigens, habe ich schon Interviews gelesen, der ist gar nicht so scheiße, ne? Nee. Wie er aussieht, ne? Auch nicht so scheiße, wie er ist. Nee, der ist eigentlich ein ganz, ganz klares Kerlchen für seine Verhältnisse. Also, wie man es gar nicht glauben könnte, ja. Der ist bestimmt ins Dschungelcamp gegangen, weil er die Erfahrung mal testen wollte. Mhm. Sein Körper in Extremsituationen. Also, alle Promis gehen ja nicht da rein, weil sie Geld brauchen. Alle Promis, wenn mich einer anrufen würde, würde ich sagen, hey, hast du Bock auf, wie viel gibt es da, 50.000 Euro oder sowas? Das machen die abhängig von dem, der da rein wahrscheinlich, will, ne? Bei mir gibt es wahrscheinlich nur 20.000 Euro. 20 Euro, ich würde es auch machen. Ja? Ja. Ja, aus dem Grund, ja, weil ich halt schon schlimmere Jobs gemacht habe. Also ich habe schon für weniger Geld meinen Arsch hingehalten und mich zum Idiot gemacht. Und das wird mich jetzt, klar, Kohle ist Kohle. Ja, prominent. Und danach ist egal, ne? Da kann ich wieder die Eier schaukeln irgendwie. Und alles scheißegal und brauche ich nicht mehr arbeiten, erstmal. Ja gut, dann findet man dich halt immer unter Wikipedia, wenn man gar googelt, findet man dich immer in der Liste mit allen Idioten. Ja und? Also nicht gut für den Chef. Was würde mich das jetzt noch mehr schlechter, also was würde mich das jetzt hier noch schlechter darstellen lassen? Also was würde mich das an Lebensqualität kosten? Welche Einbußen hätte ich dadurch? Ich weiß nicht. Also ich würde kein Kumpel, den ich habe, würde sagen, nee, mit dir rede ich nicht mehr, weil du warst im Dschungelcamp. Ja, aber vielleicht, weil du einen saftigen Hoden gebissen hast oder sonst was machen musstest. Wie ist das eigentlich, wenn ein Veganer da rein muss? Der war so, glaube ich, beim Langhans, ne? Ja? Der hat ja gesagt, er macht allen Scheiß mit, bloß er ist halt Vegetarier und isst halt kein Fleisch. Und das haben sie auch irgendwie so durchgezogen. Ja, das geht. Da ist eigentlich die Hälfte des Spaßes vorbei. Dann nee, für RTL, gibt's oder? Halt irgendwas anderes, lässt halt Maden auf dich regnen oder ja, so. Ja, stimmt. Ja, oder keine Ahnung, was der gemacht hat. Ja, die richtigen Promis, die ziehen dann eh nach 2 Tagen wieder aus. Oder so, ne? So hier David Hasselhoff bei Promi Big Brother. Hat er es gemacht? Ja, ich habe das nicht verfolgt. Ja, das war ja der super Top-Promi, ja, den die da hatten. Der ist natürlich da ein paar Tagen wieder ausgezogen. Ja, weil sein Papa gestorben ist, ne? Irgendwas. War doch. Ja, man kann da spekulieren, ob das ein Vorwand war. Oder hier der Helmut Berger im Dschungelcamp. Ja. Hat ja auch nicht lange gehalten. Ne? Ja. Der hat wahrscheinlich auch die höchste Gage bekommen dafür. Ah, ja, klar. Es ist halt, da braucht man halt auch dann einen Manager, der das halt irgendwie übernimmt. Ne? So ein Agent. Ne? Ja. Irgendwie der einen da irgendwie raushaut, weil ich würde wahrscheinlich dann sofort sagen, oh ja, super, passt, ne? Und am Schluss würde ich mich dann mein Leben lang ärgern, weil die anderen das Dreifache bekommen. Ja, das war auch, der war ja dann bei Markus Lanz, der Helmut Berger, oder hat der Lanz den gefragt, warum machen Sie das eigentlich? Warum gehen Sie eigentlich in den Dschungel? Ja. Nur fürs Geld? Nur fürs Geld? War ja ganz überrascht, dass er das nur fürs Geld macht. Ja. Nicht so wie der Langhans für die Erfahrung. Nee, der Experience. Langhans hat die Kohle hat er dann den Piraten überwiesen, glaube ich. Der Partei? Ja. Echt? Ja. Also deswegen sind die so untergegangen jetzt. Ja. Nee, nicht deswegen. Habe ich so mitgekriegt. Also der hat den auf nicht alles, glaube ich, aber glaube ich, so ein paar 10.000 oder so hat er den schon überwiesen, weil er die irgendwie cool fand. Ja, das passt ja zu dem Alt-Hippie. Ja. Muss man halt bedenken, was da. Ja, aber warum weißt du das alles so? Guckst du viel Fernsehen? Ja, Fernsehen ist Pflichtprogramm. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wenn du nach Hause kommst, dann erstmal Glotze an. Ja, kommt drauf an, man kann ja auch selektiv gucken. Ja, macht ja jeder. Wird ja keiner behaupten, er guckt irgendwie nur ein Programm und schaltet nie um, weil er zu faul ist. Wenn dann natürlich abends. Ich gucke mir ja nicht die ganze Scheiße im Nachmittagsprogramm an. Ja. ARD-Buffet oder was da läuft. Nee, Fernsehen ist schon, ich habe ja meine Haupterziehung auch durch das Fernsehen bekommen. Deswegen bin ich dem Ganzen treu geblieben. Also so ein bisschen so wie kuscheln, wie so zurück. Das ist so ein alter Bekannter. Ja, genau. Fernsehen, was hast du heute zu erzählen? Wie heißt es immer? Volle Kanne. Volle Kanne, ZDF. Ne? Ja, volle Kanne, noch was volle irgendwie. Volle Kanne hier, wo die bei Switch immer verarschen. mit diesem Koch hier, Armin Rossmeier oder wie der heißt, der immer das R so rollt. Ja. Armin Rossmeier, der Fernsehkoch. Wir machen heute Kartoffelgratin. Ja, zugegebenermaßen habe ich das auch schon mal geguckt, aber das war dann Zufall. Klar. Ist auf jeden Fall besser als zu sagen, oh, ich habe ja keinen Fernseher. Ist mir alles zu blöd da. Wenn, dann gucke ich mir in der Mediathek an, was bei Arte läuft. Aber sonst gucke ich keinen Fernseher. Ja, gibt's so Leute, ne? Ja. Die schämen sich ein bisschen dafür. Ja, das ist auch immer voll. Viele Menschen haben Angst, wenn sie Fernsehen gucken, werden sie dumm von. Ja. Denke ich mal. Die denken, sie gucken irgendwas Dummes im Fernsehen und davon werden sie dumm. Das ist wie so eine ansteckende Krankheit. Oder wie wenn jemand das Fenster aufmacht. Oh, mach das Fenster zu, ich werd krank. Ich glaube, es gibt irgendeinen alten Spruch von Günther Jauch, der mal gesagt hat, das Fernsehen macht die Dummen dümmer und die Klugen klüger. Das fasst es sogar gut zusammen, obwohl das von Günther Jauch stammt, soweit ich weiß. Aber wahrscheinlich ist es noch ein älterer Spruch. Das ist, glaube ich, ein älterer Spruch. Ja. Man kann sich natürlich auch alles ironisch angucken. Das ist ja heute auch modern. Ja, genau. Wie man Dschungelcamp zum Beispiel, genau. Ne? Ist ja auch so. Oder The Bachelor oder sowas. Genau, ich gucke das ja nur, um mich zu machen. Ja. Was ist denn eigentlich jetzt gerade so angesagt, so fernsehtechnisch? Ich musste mich ja jahrelang immer zurückhalten. Ne? Durfte ich ja nie übers Fernsehen reden, weil ich ja jahrzehntelang immer schwarz geguckt habe. Ah. Da habe ich immer gedacht, wenn ich im Radio jetzt irgendwas übers Fernsehen erzähle, das ist ein bisschen schlecht, weil da steht eine GEZ bei mir irgendwie im mit Cobra 11 bei mir im Wohnzimmer oder sowas. Ja, ne? Ja, das ist in der Tat. Aber schlecht. Das ist ja inzwischen vorbei. Ja, jetzt haben die ja sogar eine Milliarde übrig, glaube ich. Ne? Genau. Das wollen die ja sogar senken, aber erst 2017. Ja, vorsichtig, oder so, vorsichtig. Ne? Also was man hat, das hat man. Behutsam. Ja, genau. Ja. Ja, was ist denn gerade so aktuell? So irgendwie. Ist ja alles gerade im Moment noch so am... Ich habe das Gefühl, irgendwie wie was Tolles gibt es gerade nicht, oder? Ja, also die Standardsachen, die toll sind. Die Heute-Show kann man gucken. Oder die gucke ich sehr gerne. Ich gucke auch, was gucke ich gerne? DJ ist jetzt wieder angelaufen. Ja. Der läuft immer Sonntag. Oder ich gucke das halt alles im Internet. Das kann man sich alles zeitunabhängig in der Mediathek angucken. Das gucke ich mir gerne an. Dann, was gucke ich noch? Natürlich das von Jan Böhmermann, das Zeug. Das gucke ich mir gern an. was er so raushaut. Der macht jetzt zwei Shows, irgendwie diese eine, wo ich da mal war, die hier in Köln gedreht wird. Diese Late Night bei ZDF Neo, oder? Ja, das ist die andere. Das ist die. Also Roach und Böhmermann, oder? Nee, Jan Böhmermann, ja Show, Neo-Magazin. Das ist, läuft auf ZDF Neo und dann noch das andere bei 1 Plus läuft da nachts. Ach so, ja. Da hole ich mir dann immer die tollen Ideen, die ich dann hier gerade so weiter verbrat. Ja, 1 Plus, da komme ich immer durcheinander. 1 Plus, 1 Festival, das ist alles das Gleiche eigentlich, ne? Das ist nur von einem unterschiedlichen Sender. Ja, ist nur auf einem anderen Kanal, ne? Ja. Das muss man wissen. Da läuft auch irgendwo diese Sendung Valulis sieht fern, das ist auch eine gute Sendung. Ja, habe ich auch mal reingeschaltet, ja. Obwohl der irgendwie, der weiß ja nicht so richtig, ob er zynisch sein soll oder gehässig oder ob er anklagend sein soll. Er hat es nicht so ganz raus. Ja, ist nur ein bisschen. Also dem fehlt auch so ein bisschen so der Witz von dem Kalkofe. Ja, ist ein bisschen zu lieb, aber ja. Im Gegensatz zu Kalkofe finde ich das Gute, dass der das alles so analysiert und unter die Lupe nimmt. Ja. Wo man dann wirklich feststellt, dass diese Sendungen, auf die er sich gerade bezieht, tatsächlich immer gleich aufgebaut sind, nach dem gleichen Schema laufen. Ja. Ja, das ist halt. Da fehlt es mal wahrscheinlich noch so an Gehässigkeit. Ja, das stimmt. Ja, diese Portion einfach so scheiße alles. Genau, man müsste ein bisschen mehr polemisch werden. Ja, ja, und dann gucke ich natürlich die ernsten Sachen halt, ne? So Panorama, Monitor, ja. Das ZAP, Medienmagazin. Ja, das ist auch sehr gut. Ja. Ja, es gibt schon so einiges, ne? Für das es sich lohnt, irgendwie mal die Fernbedienung rauszukramen. Ja, oder am besten so, die beste deutschsprachige Late-Night-Show ist eigentlich Willkommen Österreich, wenn du die kennst. Kann ich auch empfehlen. Die kenne ich nicht. Das läuft eigentlich im ORF, was man hier im Kabelnetz gar nicht empfangen kann, aber das wird auf Dreisat wiederholt. Ja. Das ist sowas wie Harald Schmidt, nur in noch besser. Aha. So eine Art alternative Late-Night-Show, kann ich nur empfehlen, von so zwei Kabarettisten aus Österreich gemacht, wobei der eine auch eigentlich Deutscher ist. Ja. Aber in Wien lebt schon. Da gibt es ja so Sachen, wo ich überhaupt nicht gucken kann. Das ist dieser Werner Pelzig oder wie er heißt. Pelzig. Kann ich überhaupt nicht gucken. Findest du nicht gut. Und dann diese Irrenanstalt, Willkommen in der Anstalt oder sowas. Ja. Kann ich auch nicht gucken. Ja, da kommt es immer drauf an. Kabarettsendungen muss man immer drauf achten. Ja. Viele Sachen sind nur so Gefälligkeiten fürs Publikum. Das muss ich auch sagen, dass ich das nicht leiden kann, wenn da irgendwelche Leute einfach erzählen, was sie scheiße finden und das Publikum, ja genau, ja. Klatschen wir mal, der hat sowas von recht. Ja, das ist eigentlich so, wie Deutschpunk auch funktioniert. Stimmt. Ja, das wäre jetzt mal ein gutes... ein kritisches Wort. Ein kritisches, könnte man mal nagelneues Lied, also die Lieder sind ja noch nie irgendwo gelaufen, ne? Die hast du jetzt hier gerade frisch auf dem warmen USB-Stick aus deinem Computer gezogen und hier mir hier überreicht. Genau. Also die sind ja sozusagen noch nie gehört worden von mehr als von eurer Band, oder? Ja genau, also es wird auch noch eigentlich dran gebaut, aber... Ja, es sind sozusagen noch Rohdiamanten, die noch fein geschliffen werden müssen. Ja, aber ich wurde da reingequatscht, dir das zu überlassen. Ja. Ja, dann hören wir mal. Zeit ist Holz von Ernte 77. Zuständig für die Zeit. Keiner macht die Druck. ist Holz. Das war die Zeit. Zeit ist Holz. Ja, Zeit ist Holz. Was hast du denn dabei gedacht bei dem Lied? Nix. Nix, habe ich mir gedacht. Hört man doch. Jetzt kommen wir zu der beliebten Rubrik. Also beliebt beim Richie, unbeliebt bei den Gästen. Fünf Dinge, die du niemals machen willst oder niemals mehr machen würdest. Ja. Und da habe ich dir das zur Hausaufgabe gegeben, ne? Habe gesagt, ja, bereite dich vor, ne? Also wenn ich mich schon nicht auf die Sendung vorbereite, dann wenigstens der Gast oder die Gästin. Und ja, und da kamst du jetzt hier mit so einem schlauen Buch an. Ja, ist mir gleich eingefallen. Gibt so ein schönes Buch, 101 Dinge, die sie sich sparen können. Ja. Und da sind ja, das liest es aber nicht vor, das hat ja mindestens 300 Seiten. Ich wollte gerade anfangen, aber ja. Da sind alle Sachen drin, die man sich sparen kann. Weil sie alle möglichen Leute machen wollen, obwohl sie sinnlos sind. Aber ich habe noch eine bessere Antwort eigentlich. Ja, hier gefunden. Ist ganz schön, ne? Wohnen nach Feng Shui-Prinzipien. Ja. Das kann man schon mal in die Haare schmieren, ja. Genau. Bier selbst brauen. Genau, das ist wirklich eine total kranke Scheiße, weil es kostet irgendwie so 15 Euro so ein Self-DIY-Kit. Ja. Ne? Das ist einmal mein beliebstes Wort, DIY, wenn es überhaupt ein Wort ist. Ist ja gar kein Wort, ist ja nur eine Abkürzung für Do-It-Yourself, wo es auch schon irgendwie in 70ern Zeitschriften gab mit dem Namen. Selbst ist der Mann zum Beispiel. Oder selber machen. Hat mein Vater gehabt, halt im Abonnement wird dann so erklärt, wie man irgendwie eine Glühbirne eindreht. Nee, wie man zum Beispiel sein Dachstuhl ausbaut, so mit Pressspanplatten und sowas. Ach so, oder schöner Wohnen ist ja, auch gut. Nee, das ist nicht schöner Wohnen. Schöner Wohnen ist ja einfach nur, wenn er teure Möbel in teuren Wohnungen fotografiert. Ne? Und da wird halt wirklich so erklärt, ja, wie repariere ich meinen Boiler selbst oder sowas halt, ne? So mit so einer kleinen Fotostory dabei. Ja, das ist bestimmt nützlich. Ja, aber Wohnen nach Feng Shui ist ja wirklich, wer nicht weiß, was Feng Shui ist, googelt es einfach mal. Braucht man gar nicht nachgucken, nee. Kann man in die Tonne kloppen eigentlich direkt. Nee, selbst Bierbrauen, das habe ich immer gemeint, ne? Gibt es ja so Kits irgendwie, ne? Das ist so Malz, ja, Hauptopfen, Pellets Malz, drin, Gott erhalt. Und das Ganze muss man dann in der Badewanne irgendwie zusammenrühren und dann irgendwie und dann irgendwie lässt man es dann gären, dann stinkt die ganze Bude wie so eine alte Brauerei und dann kann man sich dann in Flaschen abfüllen, wenn man genug Platz im Kühlschrank hat, dann hat man dann irgendwie, ja, braucht man natürlich auch noch so Flaschen mit so einem Plopverschluss, ist ja klar. Ja, ja. Und dann hat man dann eine Plörre. Wo jedes Billigbier wahrscheinlich tausendmal besser schmeckt. Schmecken tut's wie Laterne ganz unten. Ja. Aber man kann sagen, hey, das Bier ist selbst gebraut, aber trink nicht so viel. Ich hab nur 5 Liter. Ey. Das ist aber ein sehr männliches Hat Hobby. Hat mich 15 Euro gekostet, ne? Um 5 Liter Bier zu brauen. Super geil, ne? Hat mich natürlich irgendwie, was ich, 30 Liter Wasser irgendwie und was ich, Kühleinheiten und alles Mögliche gekostet. Das ist totaler Quatsch. Ja, das ist wahrscheinlich ungefährlicher als Schnaps selber machen. Ja, das ist so wie ich kaufe eine Kuh, weil ich brauche frische Milch im Kaffee oder was, ne? Genau. Ey. Ich halte mir Hühner auf dem Balkon. Ja. Obwohl. Habe ich dich auch was gebracht? Ja. Hier im wunderschönen Hochhaus. Ja, genau. Die kann ich mir so draußen dran binden. Free Climbing. Ja, Hühner. Genau. Mit so Saugnäpfen. Die picken dann die Fassade ab. Ja. Ja, was steht da noch drin? Da hast du keine eigenen Ideen mitgebracht hier. Nur dieses Buch, oder was? Ja, doch, ich habe als Idee, also alles, was man nicht tun sollte, da kenne ich eine gute Seite, die heißt jochenschweizer.de. Ja. Da muss man einfach angucken, was sie im Angebot haben. Ja, genau. Das sind alles Sachen, die man nie machen sollte. So Bungee-Jumping und... Ja, eine halbe Stunde Bagger fahren für 100 Euro. Skydiving oder so. und Weltraumflug oder so. Müsst ihr da die Bibel lesen? Ja. Kann man schon mal machen, wenn man Zeit hat. Ja, wenn man nicht vorher einschläft. Ja. Mit Delfinen schwimmen, das ist auch klasse. Ins Theater gehen, aufs Land ziehen, das kann man sich auch schenken. Ja. Dabei sein, für alles halten, ist auch gut. Ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ein Sportwettkampf eigentlich bedeutet. Nein, ihr seid nicht bei den Olympischen Spielen, weil dabei sein alles ist. Ja. Sonst gäbe es ja keine Medaillen, ihr Trottel. Na gut, dann lasse ich das mal so gelten. Ja. Habe ich bestanden. Ja, du hast bestanden. Also ich mache das ja auch nicht. Ich bin ja jetzt wieder auf der Schule, seit einer Woche, ne, bin ich auf der Altenpflegeschule. Ja. Und da musste ich dann irgendwie auch irgendwie Hausaufgaben heute machen. Ah. Und dann habe ich halt die Hausaufgabe dann bei Google eingegeben, einfach alles kopiert und Copy-Paste und alles ist fertig. Wenigstens habe ich mich vorbereitet. Ja, hier. Ich habe mich auch vorbereitet. Ich habe ja hier bei Google eingegeben und Copy-Paste und alles ist gut. Quelle Wikipedia ist immer beliebt bei Referaten. Gibt Wikimedia, gibt es das auch, ne? Also habe ich entdeckt von mich selber. Ja. Da steht alles, ja, über Fieberthermometer und sowas. Was die Zahlen bedeuten und so. Nee, da gibt es ja verschiedene Fieberthermometer, ne? Mit Quecksilber und so. Genau, die sind seit 2009 nicht mehr erlaubt. Übrigens. Obwohl das die genauesten immer waren. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Das war nicht alles schlecht. Damals. Genau. Schwermetall verseuchte. Ja, sollen wir Musik machen oder hast du noch irgendwie irgendwas auf den Nägeln brennen? Ja, es wird sich bestimmt entwickeln während des nächsten Liedes. Ah, nee, du hast ja, weshalb ich dich eigentlich eingeladen habe, weshalb du mir wieder irgendwie so in den Sinn gekommen bist. Ich lese ja deinen Blog. Ich bin, glaube ich, einer der wenigsten Menschen, die deinen Blog abonniert haben. Und da war jetzt letzte Woche, gab es diese heiße Geschichte, dass Terrorgruppe sich wieder reuniert haben oder sich reunieren werden und dann irgendwie auf dem Ruhrpott-Rodeo spielen. Die Terrorgruppe, die in den 90ern und 2000er Jahren irgendwie für Furore sorgten und sich einen Arsch abgespielt haben in jedem Jugendzentrum. Überall waren sie, überall jede Woche irgendwo anders gespielt haben und waren eigentlich überhaupt nicht tot zu kriegen. Plötzlich waren sie weg. Eigentlich nicht plötzlich, sondern ja, irgendwann waren sie halt nicht mehr auf der... Ja, es hat sich so auf langsam aufgelöst. Ja, auf der Sichtfläche irgendwie. Der Archie hat dann jetzt irgendwie ist Tourmanager bei KIZ und... Johnny Bottrop guckt halt mit seinen Bottrops rum. Ja. Und aber diesen tollen Erfolg, den sie halt damals sich hart erarbeitet haben mit Terrorgruppe, dadurch, dass sie halt ganz Deutschland mindestens 30 Mal durchgepflügt haben, ist halt irgendwie nicht mehr vorhanden. Ne? Ja, sogar in Hagen haben sie gespielt. Ja, die haben überall gespielt. Überall. Ja, und du hast da einen ausführlichen Kommentar dazu abgegeben, weil die Terrorgruppe nämlich irgendwann mal sich geschworen haben oder der ganzen Welt erzählt haben, sie werden nie mehr wieder sich vereinigen und sie lachen alle Bands aus, die sich vereinigen und wieder neu irgendwie auf Tour gehen und reunieren und sowas und so sind sie nicht drauf. Haben sie überhaupt keinen Bock drauf. Und du hast da einen ausführlichen Kommentar abgegeben, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, sondern ich frage jetzt dich einfach mal, was steht denn da? Ja, steht eigentlich nur drin, dass ich ein bisschen mich wundere, dass in den letzten Jahren auffällig viele Bands ihre Reunion machen. Nicht nur die Terrorgruppe, auch Wieso haben, also die haben, glaube ich, noch kürzer nur durchgehalten in aufgelöstem Zustand. Nee, ich kann dir mal Insider-Informationen zu Wieso erzählen. Und allen Hörern. Und Wieso und Hörerinnen. Kostet jetzt einen Schnaps. Und Gender Gap. Hörer ja. Unterstrich innen. Nee, Hörerinnen und Hörer, so heißt es. Ja. Bei mir in der Sendung. Und zwar die haben auch wirklich neue Lieder. Ich glaube, über 100 neue Lieder haben sie inzwischen auch schon geschrieben gehabt. Ne? Ja. Und aber der Axel von Wietzo, der kann sich einfach nicht entscheiden, welche Lieder jetzt wirklich auf die Platte sollen oder welche nicht. Und er hat halt irgendwie ein Problem mit seinem Perfektionismusdrang. Und ich glaube, das wird einfach nichts mehr. Es ist so ein Mensch, der scheitert an sich selber, weißt, an seinen eigenen Ansprüchen. Und deshalb ist das Ganze wieder so, wie es wieder plötzlich da war, ist er plötzlich wieder in sich zusammengefaltet, verschwunden. Ja, die haben auch lange nicht mehr gespielt jetzt, oder? Ja, nee. Das war so eine Festivalsaison, haben sie mal wieder groß irgendwie Gas gegeben und so. Und dann ja, war irgendwie die Luft wieder draußen. Ne? Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie sich das erste Mal aufgelöst haben. Ja gut, das Perfektionismus kann ich jetzt nicht nachvollziehen nach der letzten Platte. Wer genug Songs hat, soll halt die Fans fragen, was sie davon halten. Sollen die mal live spielen? Das ist ja das Ding, die Fans fragen. Dann ist er, dann hast du ist er das Ding, was du eigentlich als Musiker bist, nämlich ein Unterhalter. Also ein Entertainer. Ja gut, die Songs live spielen kann man ja mal und dann gucken, was die Leute davon halten. Ja, nee, das funktioniert nicht. Aus dem Grund, weil die Leute wollen live immer nur das hören, was sie kennen und nicht das, was sie nicht kennen. Also kannst du nicht irgendwie sagen, ich spiele jetzt ein neues Lied und davon ausgehen, dass die Leute total abgehen, weil die Leute wollen nur den alten Scheiß hören, den sie schon kennen. Was Neues wollen sie eigentlich gar nicht hören. Ja, das liegt auch daran, dass die so lange Pausen immer gemacht haben, wahrscheinlich. Das liegt nicht an der Band, das liegt allgemein an der ganzen, ist halt so, ist halt einfach so ein Gesetz. Ja, ich weiß nicht, es gibt ja auch alte Bands, die immer noch neue Platten rausbringen, die interessant sind. Ja, die interessant sind, interessant ist ein schönes Wort, ne? Interessant ist... Diese auch in 10 Jahren noch spielen würden, sagen wir mal so. Ist anders als die Rolling Stones, jetzt irgendwelche Platten einfach nur um die Tour zu promoten rauszubringen. Nee, also... Jetzt sag mal, was du da geschrieben hast. Für die Leute, die deinen Blog nicht gelesen haben. Ich habe mich nur verwundert geäußert darüber, dass in den ganzen Interviews immer geäußert wurde, nee, Reunion, sowas machen wir nicht. Und dann machen sie es doch. Und gerade weil das jetzt so zusammenkommt mit anderen Bands. ZSK aufgelöst und nach, weiß ich nicht, 5 Jahren Reunion. Wietzo, genauso. Slime nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, 15 Jahren oder so, Reunion. Was kommt da noch? Ja, da ist halt die Frage, machen die Musiker das noch, weil sie Bock drauf haben? Klar, weil man steht gerne auf der Bühne und spielt sein Instrument, wird abgefeiert. Ja. Aber auf der anderen Seite, man ist auch so in gewisser Art und Weise dann nur noch Dienstleister, der den Leuten, die sich das angucken, Gefallen tut und denen mehr oder weniger ihre Jugend nochmal retour holt. Ja, und natürlich gibt es auch Geld für jede Reunion dieser Art. Ja, aber Geld, ey, geh mal in die Fabrik arbeiten, wenn vier Leute klar, bist, dann hast du mehr Geld, als jetzt da irgendwie auf dem Festival rumhängen. Ne? Das ist jetzt also, auch nicht so als Vorwurf zu verstehen. Ja, also das mit Geld verdienen in dem Bereich, da kriegst du dein Tausi, ne? Aber den mal geteilt durch 4 und dann lassen wir das Finanzamt noch vorbeiklotzen und dann Schluss von der Rechnung, ne, ist dann so war das auch gar nicht gemeint. Bohnensuppe angesagt. Im Gegensatz zu ZSK fand ich die Terrorgruppe immer voll gut und ich gucke mir die Konzerte sogar an, jetzt wenn sie spielen. Ich frage mich nur, warum man sich dann überhaupt auflösen muss. Man kann auch einfach sagen, wir machen eine Pause und dann man kann aber nicht so man kann ja auch nicht so in die Zukunft schauen, ne? Ja, aber und irgendwann muss man halt mal einen Schlussstrich dran ziehen. Auflösung heißt Auflösung. Ja, vielleicht löse ich jetzt auch bald die Sendung hier auf. In 10 Minuten ist die Sendung vorbei und ich werde mich dann wieder reunieren nächsten Montag. Das wäre eine gute Idee eigentlich, seine Auflösung eigentlich alle 2 Monate bekannt zu machen. Ja, genau. Das hätte wieder, das würde Huspe abverlangen. Ah, Huspe. Das ist auch so ein Wort, ne? Wie man nie weiß, wie man es schreibt. Das ist für die Akademiker unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Sehr gut. Ja, und aus diesem Grund spielen wir jetzt wieder ein Lied von Terrorgruppe. Ein sehr gutes Lied. Ja, gestorben auf dem Weg zur Arbeit. Terrorgruppe. Stau, heftig macht den Wagen blau. Du musst drängen. zu werden, wenn immer möglich angefangen. Immer eifrig dies befristen, die Kollegen angeschissen. Keine Freunde, nicht mal Feinde, gestorben bist du ganz alleine. Auf dem Weg zur Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit. Gestorben auf dem Weg zur Arbeit. Ja, das war eine Terrorgruppe, die jetzt wieder sich reuniert haben. Und die haben ja damals schon immer behauptet, sie machen keinen Punk, sondern sie machen Akropop, um sich aus diesem ganzen Punk-Gefilde irgendwie erstmal zu distanzieren. Ne? Also, dass keiner den Vorwurf macht, sie wären jetzt irgendwie keine richtigen Punks und so. Ja. War ganze Quatsch, ja. Ja. Fand ich eigentlich immer gut, das Konzept. Ja. Die haben es eigentlich so ähnlich gemacht wie die Ärzte wahrscheinlich, nur sind sie sich nur trotzdem besser, immer, ja. Genau, nur besser und sind trotzdem immer bei der Szene geblieben. Ja, aber es ist Szene geblieben. Ich meine, die haben auch auf dem Bizarre-Festival gespielt und alles, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber die waren schon richtig, im Business, ne? Ja, aber sie haben auch in Hagen gespielt. Ja, sie haben auch im Jutz Mannheim gespielt und nicht schlecht. Ja. Super Band, also ich würde mir die Konzerte auch angucken, ja, aber das, die Leute diese sind jetzt, ganze Reunion. Die sind halt jetzt auch 10 Jahre älter geworden, die Welt hat sich weitergedreht und man kann halt nicht einfach so wiederholen, weißt du? Also stell dir mal vor, du warst vor 10 Jahren auf einer Party gewesen, die war total geil, du bist total abgegangen, ne? Irgendwie mit Edding haben sie ihren Schwanz ins Gesicht gemalt und alles, ne? Und dann sagen sie, ey, die Party machen wir wieder, ne? 10 Jahre später, ne? Und ja, dann rennst du halt nicht mehr mit dem Schwanz im Gesicht irgendwie mit Edding angemalt irgendwie durch die Party, sondern bist du halt dann irgendwie so der reservierte Typ, der dann halt irgendwo auf der Bierbank hockt und dann halt ein Bier trinkt. Und sagen sie alle, ey, was ist mit dir los? Bist du auch nicht mehr so wie früher? Ja gut, aber es gibt immer noch Leute, die nachkommen. Ich sag mal, also ich war ja auch, was weiß ich, wie alt, also als ich die Terrorgruppe bewusst wahrgenommen habe, hatten die ja auch schon zig Alben draußen, ne? Und da gibt es ja immer welche Fans, die nachkommen, und ich glaube, die haben jetzt auch noch das Potenzial, irgendwelche Jungpunks anzusprechen und die auf den richtigen Weg zu leiten. So wie sich das ZSK wahrscheinlich auch vorstellen, aber von denen halte ich ja nicht. Das wäre auch wieder ein gutes Reunion. Ding. 5 Bands, die sich niemals wieder reunieren dürften. Das hätten wir vor 10 Jahren mal machen müssen, das Spiel. Dann hätten wir so eine Art Bingo heute erwischt. Ja, oder die sich halt nicht mehr wieder gegründet haben, aber sich auch niemals mehr wieder gründen dürften. Ja, fehlen so ein paar klassische Bands, so wie Vorkriegsjugend oder so. Ja, ein bisschen schlecht. Der eine hockt im Knast, ne? Ja, genau. Wegen Kindesmissbrauch, ne? In Thailand. In Thailand, genau. Ja. Goodbye Deutschland. Ja. Die haben sich übrigens wieder gegründet gehabt, ne? Die habe ich nämlich irgendwie 96, glaube ich, oder wann war das, glaube ich, später? 2000, noch was? Ja, mit 2000. Dem Schlagzeuger aber nur, ne? Ach so. Auf jeden Fall gab es da wieder irgendwie, habe ich die in der Ex-Steffi in Karlsruhe, habe ich Vorkriegsjugend gesehen. Nee, ich habe es nicht mal gesehen, sondern ich war gar nicht drin. Ich war nur draußen gestanden, so. Ich habe die Band verpasst. Ja, dann kann dir die Stimme auch nicht aufgefallen sein, wahrscheinlich. Hauptsache, ey, Vorkriegsjugend. Ich stand bloß davor und, ja. Hey, das steht jetzt seit 10 Jahren auf meiner Lederjacke hinten. Endlich ist es soweit. Ja. Nee, aber es gibt einige Bands, die brauchen wir eigentlich gar nicht mal sehen. Ne? Die haben da irgendwann mal einen Glücksgriff gelandet und waren mal zufällig gut und Tschüssikowski. Ja, was du auch machen könntest, wäre fünf Bands, die sich mal auflösen müssten langsam. Ach ja, natürlich. Ja. Fällt dir was spontan ein? Toten Hosen. Ja. Ja, aber ja, das, ja. Die hätten sich schon vor 30 Jahren auflösen sollen. An Tagen wie diese. Ja, schön. Das ist, Schadenfreude. CDU-Punk. Ja, Schadenfreude überkommt mich da, wenn ich sowas höre. Jetzt ist nicht mehr OHL die CDU-Punk-Band, sondern die Toten Hosen. Ja, also es, Tote Hosen hat jetzt aber mit Punk wenig zu tun, obwohl das in der Presse so steht. Aber im Endeffekt, ich meine jetzt richtige Punk-Bands. Tja, fällt dir jetzt nichts ein, ne? So aus der Lameng nicht. Das wäre ja auch immer so ein Geschmacksurteil. Bands, die ich scheiße finde, würde ich das sagen. Das ist halt immer, wenn man sich jemand aus der schreibenden Zunft einlädt, ne, und denkt, ey, was für bissige Texte, geil, ne, der Typ da hat es echt drauf, ne, so wie du zum Beispiel. Und dann hat man es im Radio und dann kommt es halt nicht so, tschak, tschak, tschak, tschak, tschak, sondern das dauert dann halt, ne. Ja, das ist ja auch ein Unterschied. Das ist halt, wenn ich schreibe, ja, ist genau, das halt extra Zeit, ne? Polemisch. Ja, und nee, so da hast du auch Zeit, ne, da hast du auch Zeit, dir die Pointen auszudenken. Es ist auch nicht immer alles, was ich denke. Ja. Es ist nur überspitzt formuliert vor lauter Hass in einem bestimmten Moment. Deswegen ist das Motto des Blogs ja auch alles scheiße finden, aber fundiert. Ja, Hass und Samenstau. Ja, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Die Sendung ist jetzt bald vorbei in knapp 2 Minuten. Das war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 11.12. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei Kalle Mallorca. Ja. Und wir spielen jetzt noch zum Abschied, spielen noch ein schönes Lied. Ich würde mal sagen, wir spielen ein Lied von der Band The Nak Nak. Eine Band aus Indonesien. Nak Nak Nak. Auf einem Oi-Sampler. Auf einem indonesischen Oi-Sampler ihr bestes Lied zum Besten gegeben hat, nämlich Song of the Nak Nak. Nak Nak Nak. Was heißt denn Oi auf Indonesisch, frage ich mich da. Oi. Ist das auch Oi? Ja, das heißt Oi. Dich zu fassen. Ja. Und das hören wir jetzt an hier, weil die sind richtige krasse Oi-Typen, ne? Und da brauchen wir nicht nach Grauzone fragen hier, ne?